Ernten. Was hast du? Stimmt, ja. Portugal, dieses Salazar-Regime, würde ich auch sagen, das ist tatsächlich ganz interessant, das habe ich nicht erwähnt. Das geht ja auch relativ lange, also das ist ja auch sehr vergleichbar mit dem spanischen Ding, glaube ich, oder auch wenn es natürlich diese spezifisch portugiesische Geschichte ist. Das ist aber auch, also ich würde das auch als bonapartistisch bezeichnen, hat auch faschistische Züge, also auch diese Wirtschaftspolitik läuft eher nach so einem, also irgendwie diese Salazar ist ja, soweit ich das weiß, erstmal so Wirtschaftsprofessor und gewinnt darüber erstmal die Macht, aber will eben auch so ein, hat auch so ein kooperativistisches Staatsmodell und letztlich aber ist es auch, soweit ich das kenne, ich bin jetzt auch kein Portugal-Experte irgendwie, aber das ist eher so dieses Bewahrende, weil die portugiesische Gesellschaft quasi abgeschirmt wird, die Kirche eine tragende Rolle hat und man quasi auf diese, auf diesen klassischen Kolonialismus oder diesem klassischen Kolonialreich eigentlich festhalten will. Aber es geht jetzt nicht darum, irgendwie was zentral Neues zu etablieren oder sowas. Aber das, die regieren dann schon, ich glaube auch zum Teil so ein, also ein komischer Begriff, aber so ein bisschen Querfront. Also das, was Schleicher auch versucht hat, oder haben regiert, also man hat schon versucht, Gewerkschaften und sowas ein bisschen mit einzubauen, soweit ich das weiß. Aber das würde ich quasi schon so mit dieser spanischen Komponente so vergleichen. Aber eigentlich dieses Ding ja auch ähnlich wie in Spanien quasi bis in die 70er Jahre bis 75 oder so weitergeht und deshalb auch wandlungsfähiger ist und diese super destruktive Vernichtungstendenz der faschistischen Regime in der Form nicht hat. Also weil sie eben wandlungsfähig sind, weil sie dann eben in die quasi sich nach den Mehrheitsverhältnissen oder nach den Mächtigen richten können und sich letztendlich dann halt irgendwie den USA anbiedern können, was jetzt so diese anderen faschistischen Regime in der Form nicht konnten, weil sie einfach an ihrer eigenen Radikalität oder an ihrer eigenen Ideologie quasi ihnen da die Knüppel zwischen die Beine gehauen hätte. Also vielleicht als Feedback, dein ganzer Rückblick, dein historischer Rückblick, den fand ich sehr gut. Den wusste ich also viele Sachen gar nicht, was du da so erzählt hast. Also gerade mit Frankreich auch, dass dort schon so früh solche Bewegungen entstanden sind. Was heute betrifft, also da habe ich eigentlich immer so diesen direkten Zusammenhang gesehen zwischen totalitären Regime und Faschismus. Ist das dann nach deiner Definition nicht unbedingt so? Also wenn ein Staat totalitär ist, ist er nicht automatisch faschistisch, oder wieso siehst du das? Ich finde es mit dem Totalitär halt ein bisschen schwierig. Also wenn man, also quasi das gibt diverse Definitionen, auch quasi diese klassische von Brzezinski, die zählt dann einfach nur sechs, sieben Sachen auf. Also quasi wie eine Einheitspartei oder sowas, starker Führer, bla bla. Also das ist irgendwie relativ, das verkommt halt so, das trifft das so viele Sachen zu, dann kann man wirklich sagen, okay, Stalinismus und NS passen zusammen. Aber letztlich geht es halt auch um die Ideologie und nicht um die Form von Herrschaft. Also vielleicht kann man sagen, okay, es gibt sowas wie totalitäre Herrschaft. Dann hat man immer die Massenpropaganda und das Aufgehen der Individuen in Massenparteien oder so. Das stimmt schon alles, aber es sagt halt noch nichts über den Inhalt aus. Und ich würde halt schon auf die praktizierte Ideologie den Wert legen. Also der Rassestaat ist eben was anderes als der Stalinismus, auch wenn das auch eine schlimme Angelegenheit war. Und dann komischerweise kommt Hannah Arendt eben zu dem Ergebnis, dass faschistische Italien gar nicht totalitär gewesen wäre, obwohl Mussolini das behauptet hat. Und die einzigen Staaten, die jemals totalitär gewesen wären also quasi der NS und der Stalinismus gewesen, weil ich ja gesagt habe, dass der NS eigentlich eine Polykratie ist. Also so totalitär, dass jetzt nur quasi der Führer bestimmt und es quasi nur die NSDAP bestimmt. Es gibt eben mehrere Machtblöcke, die dann eine Rolle haben. Also so totalitär in dem Sinn war das gar nicht. Ja, es gab aber eigentlich nur noch eine Partei, oder? Ja, es Also gab eine NSDAP. eine Partei, aber es gab eben mehrere Machtblöcke. Also sprich, die Wehrmacht hatte trotzdem noch was zu sagen und hatte trotzdem noch ihren Einfluss, auch wenn der kleiner wurde. Und diese einzelnen Parteistellen haben ja auch, also viel stärker als im Stalinismus oder sowas, gegeneinander konkurriert. Aber ich würde schon sagen, okay, die Vernichtungsideologie, also gerade Rassismus und Antisemitismus sind zentral und diese angestrebte Rassegesellschaft in Anführungszeichen. Und von daher finde ich den Begriff totalitär jetzt irgendwie so nichtssagend. Also das stimmt schon ein Stück weit. Da kann man auch Parallelen feststellen, man kann auch einen Haufen Unterschiede feststellen. Wobei das Witzige wirklich ist, bei dem Hannah Arendt Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, dass sie ja auch erstmal von totaler Herrschaft und nicht von Totalitarismus spricht. Und dass sie quasi, finde ich mir ganz, also die ersten beiden Bücher, da geht es ja wirklich um Antisemitismus, Rassismus und Imperialismus. Und das Nachgesetzte ist dann irgendwie quasi der Vergleich zwischen Sowjetunion und Nazi-Deutschland. Das schreibt sie meines Erachtens immer über die Sowjetunion. Also von Nazi-Deutschland, das hat damit wenig zu tun. Und das setzt sie, finde ich, plump gleich. Und diese anderen Sachen, das hat halt immer so diesen politischen Anspruch. Also Brzezinski und der zweite Name fällt mir nicht ein, aber das ist so der klassische, klassische Totalitarismus-Theorie. Das ist halt so das Kalte Krieg-Denken, dass man und eben halt so oberflächlich definiert, dass da fällt vieles drunter und man kann eigentlich nicht sagen, okay, was erhofft man sich durch, welcher intellektuelle Mehrwert entsteht dadurch, dass man irgendwas als totalitär bezeichnet. Ja, für mich ist das einfach, wenn eine Ideologie einen totalen Anspruch stellt für das ganze Land und sagt, also nur meine Ideologie ist halt die und die setze ich halt mit allen Mitteln durch. Und deswegen war für mich das immer ein direkter Zusammenhang mit Faschismus in dem Sinne, aber vielleicht stimmt es nicht ganz. Kann schon sein. Also jetzt auch das iranische Regime, meinetwegen, ist für mich auch, habe ich immer gedacht, das ist ja auch wie ein faschistisches Regime. Die setzen eine Ideologie durch mit aller Macht. Und nichts anderes kommt da quer. Also die Kommunisten werden dort genauso verfolgt wie Schwule oder jüdische, also andere Religionen oder sowas. Und da war eigentlich bei mir immer so im Kopf, dass man das schon so bezeichnen dürfte. Nach deiner genauen Definition eigentlich dann nicht so richtig, aber Man kann ja sagen, die haben einen totalitären Anspruch ja. oder sowas. Also das haben sie auf jeden Fall. Aber das Ja. erstmal sagt ja noch nicht so viel. Also man kann dann, also sagt erstmal noch nicht so viel über das Regime aus oder so. Dieses rassistische Element, eben, also dieses Neue, was du da sagst, was der verschiedene, ich glaube, das ist was ich mir nicht so betrachtet hatte. Und eigentlich für irgendwas Neues wollen die ja nicht, die wollen ja was Uraltes. Also, Ja, aber der, ja, also sie. Der Rassismus in der Form ist ja schon neu, aber also das ist ja nicht das Alte, was sie wollen, sondern das ist ja schon. Also sie streben ja nicht irgendwie eine konservative Monarchie oder sowas an, sondern sie haben schon einen neuen Staat vor Augen, oder? Und auch quasi dieses islamische Regime oder sowas, sie wollen ja auch nichts Altes in dem Sinn. Denn das gab es ja früher nicht. Also dass die Burka ist oder solche Sachen, das sind ja neue Erfindungen, das gab es ja irgendwie im Mittelalter nicht. Von daher ist es halt irgendwie schon eine. Quasi auch der neue Anspruch. das habe ich eigentlich bisher nicht so gesehen. Ich dachte, die wollen irgendwie zurück zum Gottesstaat, wie es eben, was weiß ich, ganz früher waren, eigentlich archaische Gesetze und diese Gesetzgebung. Also, Aber da gab es ja dann quasi das ist ja halt schon sehr alt. diesen Anspruch gar, oder die Möglichkeiten der Kontrolle oder sowas gar nicht. Aber das hat sich, also das ist schon eigentlich was Neues oder auch die. Also quasi diese islamischen Reiche oder sowas im Mittelalter, die haben sich ja gerade dadurch ausgezeichnet, dass sie relativ tolerant waren und der Religion jetzt nicht so den Superstellenwert Das zugesprochen stimmt. haben, sondern dass sie eigentlich, oder deren Stärke lag genau darin. Und von daher ist es quasi diese Radikalisierung was Neues, weil irgendwie also irgendwie anscheinend auch in der Türkei hat man, also hat es vielleicht so ein lockeres Kopftuch getragen, aber diese streng verschleierten Geschichten, das ist irgendwie eine komplett neue, oder halt eine Entwicklung der letzten 50, 60 Jahre oder so, aber nicht, war eigentlich nichts Altes. Nee, bin ich einverstanden damit. Gab es da hinten eine Wortmeldung? Ja, ich hatte den Eindruck, du hast schon ganz ja, detailliert versucht, so ein bisschen nach ideologischem Gehalt auch zu differenzieren, jetzt was die einzelnen Gruppierungen und Bewegungen im Iran betrifft. Und mich würde jetzt mal interessieren, wo so Elemente wie Populismus damals und heute irgendwie in Verbindung bringst, ob du da Verbindung siehst und wie du solche bürgerlich ja, rassistischen oder bürgerlich populistischen Bewegungen, wie jetzt die Pro-Bewegung und so, wie du die da irgendwie verorten würdest, Die was oder Bewegung? ja, so die Pro-Bewegung, Ja, also okay. Ja, Neurechten, so wie du die halt einräumen würdest in die Richtung, ob du den eher so, ja, ob du die in diese Richtung, also ob du da einen Faschismusbegriff anwenden würdest oder nicht, oder wie du die abgrenzen würdest. Das ist die Frage, das ist echt eine gute und schwierige Frage. Also diese populären Regime oder populistischen Bewegungen, das ist irgendwie schwierig, weil ich finde, also von diesem Begriff, okay, die versuchen quasi eine Massenmobilisierung, das ist irgendwie Kennzeichen schon von klassisch-faschistischen Parteien. Und dieses populistische, da wäre ich auch vorsichtig. Also gut, die Freiheitlichen mich schon klar in diesen faschistischen Kontext stellen, diese Bürgerbewegung pro Köln, das ist auch so eine Mischform oder so. Ja, das würde ich nicht als ganz klar faschistische Partei oder neofaschistische Partei oder Bewegung, sondern da spielt schon dieses quasi Bürgerding eine Rolle. Wie man das jetzt genau abgrenzt, also ich würde mich ja eben auch so rauswinden, dass es irgendwie eher nicht die Klasse, also ist eh die Frage, was ist die klassische neofaschistische Partei oder so. Klar, die haben sich natürlich auch gewandelt. Aber populistisch, man sagt man auch, okay, die Linke ist auch populistisch, oder die Linkspartei oder so, und irgendwie diese Pim Fortuyn Sachen in den Niederlanden, ich weiß nicht, das ist populistisch, das ist irgendwie rassistisch, das ist aber, hat aber auch irgendwie so ein bisschen liberalen Anspruch und so, das ist alles schwer zu fassen. Also diese Front National würde ich sagen, das ist eine neofaschistische Partei. Freiheitlichen schon auch, und diese Pro Köln. Also mir schien das so, ich kenne die jetzt auch nicht super gut, aber mir schien das so, dass es quasi auch diesen, also dass da Faschisten drin sind, aber auch echt dieser rassistische Bürgermob, die jetzt gar nicht so sehr irgendwie den Führerstaat oder sowas wollen, keine Ahnung. Weitere Wortmeldungen? Man muss ja vielleicht auch sehen, dass sich diese Dinge, dass sich so wie Pro Köln auch entwickelt und dass man nicht zu jedem Zeitpunkt das, oder für jede Person, da kommen welche dazu, gingen auch welche, oder man nicht in der Deutlichkeit dort definieren muss. Man kann diese inhaltlichen Zeichen, also das, was sie bis jetzt gesagt haben, so wie sie sich verhalten haben, das kann man beschreiben. Und daraus kann man dann auch den Schluss ziehen, ob und wie man die jetzt umgekehrt, was gegen die tut. Ne? Und das ist ja eigentlich der Sinn von der Sache. Ne? Also gleich, man die diese Bewegungen können sich wandeln. Also das ist irgendwie auch was die NPD Anfang der 70er Jahre war, also wirklich so eine Altherrenvereinigung. Und quasi jetzt mit diesem, oder jetzt schon seit 15 Jahren oder sowas, das hat schon einen anderen Charakter angenommen auch. Da hat sich ja auch der Sprachgebrauch geändert. Damals hat es geheißen Neofaschisten oder ja, Neofaschisten und Altnazis. Und heute, ja, das sind die heutigen Nazis, das sind die modernen Nazis und so. Ne? Und ja, natürlich die verschiedenen Leute, die sich das anschauen oder darüber diskutieren, die verwenden auch verschiedene Wörter dafür, aber man weiß ja auch, wer man ist und mit wem man es zu tun hat. Und wenn man es mit dem Verfassungsschutz zu tun hat, dann weiß man, die haben den und den Wortgebrauch definiert. Die sind vollkommen kastelmäßig, sage ich jetzt einmal grob, mit ihren Definitionen. Und das spielt sich ja alles in einer Auseinandersetzung ab. Ne? Und zwar nicht bloß in einer gegen die Nazis, sondern Auf jeden Fall, deswegen wird halt auch Wert gegen auf den Antifaschisten. Extremismus gelegt. Also ich meine, Ja, deswegen betont man halt immer, dass der Rechtsextremismus vor allem ein Extremismus ist und man damit natürlich genau die Antifa treffen kann. Das ist halt auch Linksextremismus, aber Hufeisen, die Pack schlägt sich, Pack verträgt sich irgendwie, das passt, also die haben den gleichen Stil, das sind ein paar Nuancen, die da unterschiedlich sind, aber das sind Radikale, die vor allem gegen die De Demokratie sind. Und klar, auf jeden Fall. Ja, wie man. Es geht da dauernd um Kampfbegriffe oder so, oder halt Ja, diese Begriffe zu Kampfbegriffe definieren. gibt es, oder es gibt Begriffe, die werden in bestimmte Kontexte, Situationen regelmäßig von bestimmten Kreisen oder Gruppierungen als Kampfbegriffe benutzt und von anderen nicht. Also so wie das bei dem Faschismus Begriff ist, der ist bei uns und wird bis heute zum Teil von eben bestimmten Kreisen als Kampfbegriff benutzt und wird aber in der wissenschaftlichen Literatur in andere europäische Länder als in ihrem wissenschaftlichen Kontext benutzt, wo man nicht sagen kann als Kampfbegriff. Und ja, und das muss man in jeder Kommunikation in Rechnung stellen, dass Begriffe auch im Zusammenhang mit den Theorien stehen, in denen es gebraucht wird, diese historischen Situationen und die Entwicklungen. Dann ist das mit dem, ich will nicht sagen, dass bestimmte Abgrenzungen und Begriffsklärungen nicht wichtig wären, ne? Das will ich nicht damit sagen, aber man muss sich diese verändern, also man darf sich das nicht statisch vorstellen, finde ich. Du hast bist jetzt auf die Bedingungen eingegangen, die förderlich oder notwendig oder kennzeichnend für so eine faschistische Bewegung in den vorgeführten Staaten oder so sind. Bist da noch kurz irgendwie schon auf so aktuelle Bewegungen eingegangen. Magst du vielleicht noch was dazu erzählen, ob und wenn ja, wo du in Europa beispielsweise oder auch sonst wo also Konstellationen siehst, ebenso von den Mehrheiten in der Bevölkerung, von der wirtschaftlichen Situation und ähnlichen, wo so eine faschistische Option vielleicht irgendwie im Gegensatz, also am ehesten denkbar wäre oder attraktiv wäre oder irgendwas darauf hinweist oder ähnliches. Ich denke, es kommt mir darauf an, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt oder sowas, was mit diesem Europa jetzt passiert. Also ob dieses Europa, dieses EU-Europa zerbricht. Oder ob es irgendwie weitergeht und quasi zur Stärkung von dieser EU führt. Also letztlich, wenn man die Nationalstaaten dann entmachtet hat oder ökonomisch unter quasi so ein EU-Kuratel gestellt hat. Aber ich finde gerade, also Italien relativ krass. Also wenn man dann wirklich merkt, okay, quasi irgendwie so ein, das hat sehr viel, also das ganze Programm, was aufgeführt wird, also das Fernsehen ist apolitisch oder das ist auch so eine seichte Unterhaltungsgeschichte. Eigentlich ist diese Linke da zerschmettert relativ, also auch diese parlamentarische Linke oder sowas. Es gibt eigentlich stetig Mehrheiten für diesen Berlusconi, ohne dass er, also auch in Zustimmungsraten oder sowas, und wenn der quasi jetzt irgendwie anfangen würde, per Plebiszit darüber abzustimmen, hätte er immer eine Mehrheit, also egal was er macht, dann hat man diesen Maßnahmenstaat ein Stück weit, also irgendwie diese Parlamentarismus, diese Gesetzgebung spielt keine Rolle. Ein Haushalt wird in 7 Minuten verabschiedet, per Dekret wird verordnet, dass das Militär in den Städten eingesetzt wird, um gegen die kriminellen Roma vorzugehen. Also man hat diesen krassen Antiziganismus, man hat Rassismus und man hat eben, okay, das ist Berlusconi ist, würde ich sagen, kein Faschist, aber er wäre quasi so der Bonapartist irgendwie. Aber man hat eben dann starke faschistische Parteien, die so, oder neofaschistische Parteien, die am Rande stehen. Und wenn, also irgendwie wird so gemunkelt, dass der Nachfolger von Berlusconi quasi dieser Giovanni Fini sein könnte, dann nimmt es nochmal einen ganz anderen Drall. Da Italien aber jetzt irgendwie G8 ist und trotzdem irgendwie sich quasi in diesem internationalen Ding bewegt, weiß ich jetzt nicht, ob es so super akut ist, aber gerade kann ich mir nicht vorstellen, dass es so eine klassisch-faschistische Regierung wird. Aber das geht schon in die Richtung und was so aktueller wahrscheinlich ist, ist Osteuropa. Also auch die Frage, was eben da langfristig passiert. Aber Ungarn ist heftig, Slowakei geht auch in so eine Richtung. Und das hängt jetzt quasi davon ab, wie sich, ja, ob diese Länder jetzt quasi irgendwie noch in der EU bleiben können, wollen oder wie das Ganze aussieht, glaube ich. Also tendenziell muss man das, glaube ich, sagen, was die ganzen Leute immer nach den, oder so Anfang der 90er erwartet haben, dass quasi Osteuropa wieder, dass da eine größere faschistische Möglichkeit droht. In Deutschland ist halt auch die Frage, ja, ich meine, noch sind die Deutschen dann ein bisschen davon überzeugt, dass man am besten damit fährt, auch nationalistisch am besten damit fährt, wenn man quasi für die EU ist und so. Quasi man traut den Faschisten jetzt nicht über den Weg, obwohl man wohl irgendwie Antisemitismus und Rassismus verbreitet sind oder sowas, oder auch so autoritäre Vorstellungen verbreitet sind, wäre auch die Frage, was hier passiert. In Deutschland kann ich es mir gerade noch nicht vorstellen, dass es irgendwie auch sowas wie Bonapartismus gibt. Vielleicht auch Russland, wurde auch mal, also hat sich irgendwie diese Putin-Jugend mal gegründet, selbst gegründet. Auch eine gruselige Angelegenheit. Also irgendwie ist das ja auch schon ein bisschen bonapartistisch. Putin war in der Macht und hat quasi diese Partei Einiges Russland dann erst später gegründet. Hat sich auch so auf mehr Machtblöcke verteilt und es gibt irgendwie auch so eine, also ein wohl, keine Ahnung, aber sieht so aus und quasi eine Zunahme von irgendwie so neofaschistischen Organisationen oder Organisationen, die man darunter subsumieren könnte. Aber das, also im Augenblick kann ich mir sowas echt überall ein bisschen schlecht vorstellen. Also ich glaube eher, dass es halt so in Richtung autoritärer Staat geht, der trotzdem quasi nicht völlig austickert oder so, sag ich mal. Also wo quasi diese faschistische Ideologie keine Rolle spielt, sondern man sich eher quasi ultrakapitalistisch geht und das Ganze, um den Laden zusammenzuhalten, quasi irgendwie letztlich in so eine super autoritäre Richtung bewegt. Gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen? Also könnte man ja darüber diskutieren, quasi wie bis zum Ende bringen, wie man irgendwie, also wie so ein Neofaschismus aussehen könnte. Ich glaube, muss man nicht darauf warten, dass die NPD jetzt die Bundestagswahlen gewinnt und dann irgendwie Polen angreift oder so. Aber das, also das muss schon irgendwie, das wird schon anders ausschauen. Vielleicht verändert sich das auch konkret, aber ich sehe ja gerade nicht so in Deutschland das Ding für so Massenparteien. Also das ist halt eher so eine apolitische Haltung und quasi der Staat wird, also dass man früher so als autoritärer Staat, das funktioniert so nach Staatslogik und was für Leute da irgendwie jetzt an der Macht sind oder so, ist relativ egal, sondern das geht so, also Richtung neoliberaler Staat, der aber nach innen super autoritär ist und quasi die Parlamentarismus eben keine Rolle mehr spielt, aber Massenbewegung eben auch nicht, sondern von ganz anderen Sachen getragen wird. Ja, aber anderswo, also beispielsweise in Ungarn, da gibt es ja schon diese Massenbewegung. Da gibt es schon, ne? Diese Fidesz, wie du vorhin diese Kennzeichen aufgezählt hast, also alle, also ganz, also solange die an der Regierung waren, also bis 2002 und dann auch, also haben sie ja schon sogar, also bevor sie in die Regierung gekommen sind, währenddessen und danach schon so ganz viele Hinweise, die ja so also typisch irgendwie für sie diese faschistische Bewegung sind, also schon diese, also die, dieses neue, diese Bewegung, diese kurz gewandte Modernisierung und also so ganz viele Dinge erfüllt, also anderswo gibt es ja dieses und jetzt halt irgendwie mit dieser Jobbik oder auch irgendwie vielleicht irgendwann mal in Zusammenarbeit mit vieles Unjobbik oder sonst wie. Gibt es ja diese Massenbasis oder diese Streben aus den Massenorganisationen von eindeutig Rechten schon noch ein bisschen ganz interessant. Dass es da halt noch funktioniert, ja. Also so ein bisschen oldschooliger halt. Ja. Auf jeden Fall hat man in Ungarn mit gegen den Vertrag von Trianon gewettert. Ja. Von 1920. Also ich meine, das ist so die Schande, also so wenn ich irgendwie zu einer Rechtspartei komme und sage, ja, gegen den Schmach von Versailles irgendwie, es muss jetzt endlich mal irgendwie vorbei sein. Also das tatsächlich erstaunlich. Also wie altbacken das ist. Oder halt die ungarische Krone, die tausendjährige Krone wird im Parlament aufgehängt. Und diese viele Leute sagen, also die Krone ist für sie wichtiger als die Verfassung. Das ist die Idee des Königreichs. Und gleichzeitig, okay, die wollen irgendwie Slowakei, sie wollen irgendwie halb Rumänien, die wollen das Burgenland von Österreich, sie wollen die Vojvodina von Serbien. Also ich meine, wenn man sich mit allen Nachbarstaaten anlegt, und so mächtig ist es Ungarn auch nicht. Also das ist schon, aber ich meine, es hat schon klar negatives Potenzial. Also wenn die zum Beispiel diesen ungarischen Minderheiten wirklich die Staatsbürgerschaft geben, dann heißt es halt, dass ab sofort 1 Million Ungarn oder so in der Slowakei leben, für die sich Ungarn zuständig fühlt. Und das hätte dann tatsächlich so, also das kann dann so wie in Ex-Jugoslawien relativ schnell gehen, glaube ich, dass man da in so einem Schlamassel landet. Ja, da gibt es also jetzt schon an der Grenze zwischen Ungarn und Slowakei gibt es schon richtige, also heftige Kämpfe da. Die prügeln sich da fast bis zu Tode, also das ist übel. Und das ist auch die Grenze zwischen Ungarn und Rumänien. Ich meine, die sind ja beide in der EU, aber man, also ja, 20 ungarische fahren auf der einen Seite, 20 rumänische auf der anderen, der Zug bleibt stehen, dann kommen 10 ungarische Polizisten und filzen den Zug. Also da steht ja 2 Stunden an dieser Grenze, also das ist innerhalb der EU. Ja, ich finde vor allem interessant, dass du hast das ja selbst gesagt, diese Gefahr von so einem faschistischen Regime, dass die eben gerade in diesem Ostblock, ehemaligen Ostblockländern entstehen, ist eigentlich völlig kein Zufall. Ne? Mhm. Irgendwie fehlt ja dort total die demokratische, irgendwelche demokratischen Traditionen gibt es ja eben halt überhaupt nicht. Kommen wir praktisch aus einem totalitären Regime und dann jetzt irgendwie, nachdem die alte Mauer, nachdem die eiserne Vorhang gefallen ist, gibt es keinen richtigen Ersatz für die Leute, die an was glauben wollen oder sowas. Ich glaube, wenn man halt auch diesen quasi diese faschistische Tradition oder Kollaboration nie aufgearbeitet hat, also in Ungarn, also in ungarischen Geschichtsbüchern liest man nichts über die ungarische Beteiligung am Holocaust. Ja, aber wenn ich sehe, dass in Moskau wieder ein Bus mit einem großen Stadion drauf, ja, umfährt, also da freue ich mich schon, ja.